Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. E.T.A. Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Siebter Teil. Manuskript und Regie Klaus Bulert. Dialog 10. Teuflische Nachrichten. Aufs Neue hatte das Leben in seiner stets wechselnden Gestaltung die Freunde auseinandergeworfen. Silvester war zurückgegangen aufs Land, Ottmar in Geschäften verreise, Cyprian desgleichen. Vinzenz zwar am Orte, aber wieder einmal nach seiner gewöhnlichen Weise im Gewühl verschwunden und nicht aufzufinden. Nur Lothar pflegte den kranken Theodor, den ein lange bekämpftes Übel doch zuletzt auf das Lager gebracht, das er nun so bald nicht wieder verlassen durfte. Mehrere Monate waren vergangen. »Ach, es ist ganz unumgänglich notwendig, dass wir nächstens uns versammeln, auf serapiontische Weise. Der Zugvogel Cyprian kehrt wieder heim.« Dem Silvester wird es draußen bange und er sehnt sich, wenn die Nachtigallen schweigen, nach anderer Musik. Und Vinzenz taucht auch wohl wieder auf aus den Wogen und gackert sein Liedchen. Die Freunde bestimmten den letzten Mai, der in wenigen Tagen einfiel als die Zeit, einen schönen, beinahe gar nicht besuchten Gastgarten aber als den Ort ihrer nächsten serapiontischen Zusammenkunft. Ein Gewitter hatte, schnell vorüberziehend und Baum und Gebüsch nur mit einigen schweren Tropfen Himmelbalsams besprengend, die drückende Schwüle des Tages abgekühlt. Im herrlichsten Glanz stand der schöne Garten, den der liebliche Wohlgeruch des Laubes, der Blumen durchströmte, und fröhlich zwitschernd und trillerierend rauschten die bunten Vögel durch die Büsche und badeten sich in den benetzten Zweigen. »Wie«, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem Schatten dick belaubter Linden Platz genommen, »wie fühle ich mich so durch und durch erquickt? Jede Spur des leisesten Übelbefindens ist verschwunden. Es ist mir, als schwämme ich aller Last entnommen in dem herrlichen Himmelsblau, das über uns sich wölbt.« »Ihr könnt es mir glauben, so erbärmlich es auch mit Theodors physischem Zustande aussehen mochte, psychisch ist er niemals recht krank gewesen.« Nun, es war eigentlich zum Todärgern, dass der kranke Theodor sich immer in viel besserer Stimmung befand als ich, kerngesunder Mensch. Viel zu sprechen, das hatte ihm der Arzt verboten. Wollte ich ihm aber dieses, jenes erzählen in ruhigen Stunden, so winkte er mir stillschweigend zu, meinte auch wohl, ich solle ihn seinen Gedanken überlassen, er arbeite an einer großen Komposition oder sonst. »Ja«, rief Theodor lachend, »ja, mit Lothars Erzählen, da hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Dass Lothar gleich, nachdem die Serapionsbrüder sich zerstreut hatten, von dem Dämon der bösen Laune gepackt wurde, weißt du. Unmöglich kannst du aber erraten, welchen besonderen Gedanken er in dieser Zeit des Unmuts fasste.« »Ja, stell dir vor, ich bekam von nichts anderem zu hören als von Krieg und Pestilenz, von Missgeburten, Stürmen, Kometen, Feuer und Wassersnot, Hexen, Autodafés, Zaubereien. Wunder. Nun sage mir, Ottmar, sind solche Gespräche wohl für einen Kranken meiner Art geeignet?« Theodor zog ein paar Blätter aus der Seitentasche und reichte sie Ottmar hin. »Vernimm also, wie ich zu einem kleinen Teufelsprobestücklein unsers wackern Lothar gekommen. Lothar hatte mich eines Tages eben verlassen, als ich, der ich schon ziemlich bei Kräften in der Stube auf- und abzuwandeln vermochte, auf seinem Schreibtisch das in der Tat sehr merkwürdige Buch Haftitii Microchronicon Berolinense und gerade das Blatt aufgeschlagen fand, auf dem unter anderem steht, in diesem Jahr wandelte auch der Deuvel öffentlich auf den Straßen von Berlin, folgte den Leichenbegängnissen und gebärdete sich traurig, etc. Ihr werdet glauben, dass mich diese kurze erbauliche Nachricht sehr erfreute. Noch mehr aber zogen mich einige von Lothars handbeschriebene Blätter an, die daneben lagen, und in denen Lothar, wie ich mich bei schneller Durchsicht überzeugte, jene seltsame Laune des Teufels oder Deuvels mit einer greulichen Missgeburt und einem noch greulicheren Hexenprozess in die angenehmste, artigste Verbindung gesetzt hat. »Hier sind diese Blätter. Ich habe sie mitgebracht. euch zur Ergötzlichkeit. Was? Die Nachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes, die ich längst vernichtet glaubte als misslungenes Produkt einer schillernden Laune, die hast du mir maliziöserweise entwendet und aufbewahrt, um mich in Misskredit zu setzen bei verständigen Leuten von Bildung und Geschmack? Her damit. Her mit dem unseligen Geschreibsel. Du willst, dass ich mich vor diesen ungemein ernsten und sittsamen Männern was weniges blamiere? Wohlan, es geschehe also. Nachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes. Im Jahre 1551 ließ sich, zumal in der Abenddämmerung und des Nachts, auf den Gassen von Berlin ein Mann blicken, von feinem stattlichen Ansehen. Er trug ein schönes Wams mit Zobel verbrämt, weite Pluderhosen und geschlitzte Schuhe, auf dem Kopf aber ein bauschichtes Samtbarett mit einer roten Feder. Seine Gebärden waren angenehm und sittig, er grüßte höflich jedermann, vorzüglich aber die Frauen und Mädchen, pflegte auch wohl diese mit verbindlichen, wohlgesetzten Reden auf anmutige Weise anzusprechen. »Donna, gebietet doch nur über euren untertänigen Diener, wenn ihr in eurem Herzen einen Wunsch traget, damit er seine geringen Kräfte dazu verwende, euch ganz zu Willen zu sein.« Ebenso artig bezeigte er sich gegen die Männer, und so war es kein Wunder, dass jeder den Fremden liebgewann und ihm gern zu Hilfe kam, wenn er verlegen an einer breiten Gosse stand und nicht wusste, wie hinüberkommen. Denn unerachtet er sonst groß und schön gewachsen, hatte er doch einen lahmen Fuß und musste sich auf einen Krückstock stützen. Reichte ihm nun einer die Hand, so sprang er mit ihm wohl an die 6 Ellen hoch in die Luft und kam über die Gosse hinweg 12 Schritte davon auf die Erde nieder. Das verwunderte denn die Leute wohl ein wenig, und mancher verstauchte sich hin und wieder auch wohl das Bein. Der Fremde entschuldigte sich aber damit, dass er sonst, als noch sein Fuß nicht lahm, an dem Hofe des Königs von Ungarn Vortänzer gewesen, dass ihm daher, verhelfe man ihm nur zu einigem Springen, gleich die alte arge Lust anwandte und dass er wider seinen Willen dann erklecklich in die Luft fahren müsse. So lustig und guter Laune aber auch der Fremde schien, so änderte sich doch sein Betragen manchmal auf ganz verwunderliche Weise. Denn es begab sich, dass er nachts umherging auf den Gassen und an die Türen klopfte, und öffneten die Leute, so stand er vor ihnen in weißen Totenkleidern und erhob ein jämmerliches Geheul und Geschrei, worüber sie sich gar sehr entsetzten. Andern Tages entschuldigte er sich aber und versicherte, er sei genötigt, das zu tun, um sich und die guten Bürger an den sterblichen Leib zu erinnern und an ihre unsterbliche Seele, zu deren Besten sie auf ihrer Hut sein müssten. Dabei pflegte er ein wenig zu weinen, welches die Leute ungemein rührte. Es konnte nicht fehlen, dass die Frömmigkeit, Tugend, Freigebigkeit, Sittlichkeit des Fremden in der ganzen Stadt Berlin bekannt wurde und selbst dem Kurfürsten zu Ohren kam. Der meinte, ein solcher ehrenwerter Mann wie der Fremde müsse seinen Hof gar sehr schmücken und ließ ihn fragen, ob er nicht eine Hofbedienung annehmen wolle. Der Fremde schrieb aber mit zinnoberroten Buchstaben auf einem Pergamentblättlein von 1,5 Ellen in der Breite und ebenso viel in der Länge zurück, er danke unterwürfig für die ihm angebotene Ehre, bitte aber den hochwürdigen, durchlauchtigsten Herrn, ihn das ruhige Bürgerleben, welches seinem Gemüt ganz und gar zusage, in Frieden genießen zu lassen. Berlin habe er vor vielen anderen Städten zu seinem Aufenthalt gewählt, weil er nirgends so liebe Menschen gefunden und so viel Treue und Aufrichtigkeit, so viel Sinn für feine, anmutige Sitten, wie sie ganz in seiner eigenen Art und Weise lägen. Der Kurfürst und mit ihm der ganze Hof bewunderte höchlich die schönen Redensarten, in denen das Schreiben des Fremden verfasst, und dabei behielt es sein Bewenden. Es begab sich, dass zur selben Zeit des Ratsherrn Walter Lüttgens Ehefrau zum ersten Mal gesegneten Leibes war. Die alte Wehmutter Barbara Roloffin prophezeite, dass die hübsche, gesunde Frau gewiss eines holden Knäbleins genesen würde, und so war Herr Walter Lüttgens ganz Freude und Hoffnung. Der Fremde, der auf Herrn Lüttgens Hochzeit gewesen, pflegte dann und wann bei ihm einzusprechen, und so kam es denn, dass er einmal in der Abenddämmerung unvermutet eintrat, als eben die Barbara Roloffin zugegen. Sowie die alte Barbara den Fremden erblickte, erhob sie ein lautes, helles Freudengeschrei, und es war, als wenn plötzlich die tiefen Runzeln ihres Angesichts sich ausglätteten, als wenn die weißen Lippen und Wangen sich röteten, kurz, als wenn Jugend und Schönheit, der sie längst Valet gegeben, noch einmal wiederkehren wolle. »Ach, ach, Herr Junker, sehe ich euch deren wirklich hier zur Stelle? Ei, seid mir doch schönstens gegrüßt!« so rief die Barbara Roloffin und wäre beinahe dem Fremden zu Füßen gesunken. Der fuhr sie aber an mit zornigen Worten, indem Feuerflammen aus seinen Augen sprühten. Doch niemand verstand, was er mit der Alten sprach, die bleich und runzlicht wie vorher sich leise wimmernd in ein Winkelchen zurückzog. »Lieber Herr Lüttgens«, sprach nun der Fremde zu dem Ratsherrn, »seht euch wohl vor, dass in eurem Hause nichts Böses geschehe und dass zumal bei der Niederkunft eurer lieben Hausfrau alles glücklich vonstatten gehe. Die alte Barbara Roloffin ist in ihrer Kunst gar nicht so geschickt, wie ihr wohl vermeinen möget. Ich kenne sie schon lange und weiß es wohl, dass sie schon manchmal Wöchnerin und Kind verwahrloste.« Beiden, dem Herrn Lüttgens und seiner Hausfrau, war bei dem ganzen Vorgange sehr ängstlich und unheimlich zumute geworden, und schöpften sie gegen die Barbara Roloffin, zumal wenn sie daran dachten, wie die Alte sich in Gegenwart des Fremden so seltsamlich verwandelt, nicht geringen Verdacht, dass sie wohl gar böse Künste treibe. Deshalb verboten sie ihr, wieder über die Schwelle des Hauses zu kommen, und sahen sich nach einer anderen Wehmutter um. Als dies geschah, wurde die alte Barbara Roloffin sehr zornig und rief, Herr Lüttgens und seine Hausfrau sollten das Unrecht, das sie ihr antäten, noch schwer bereuen. Alle Freude und Hoffnung des Herrn Lüttgens wurde aber verwandelt in bitteres Herzeleid und tiefen Gram, als seine Hausfrau statt des holden Knäbleins, das die Barbara Roloffin prophezeit, einen abscheulichen Wechselbalg zur Welt brachte. Das Ding war ganz kastanienbraun, hatte zwei Hörner, dicke große Augen, keine Nase, ein weites Maul, eine weiße, verkehrte Zunge und keinen Hals. Der Kopf stand ihm zwischen den Schultern, der Leib war runzlicht und geschwollen, die Arme hingen an den Lenden und es hatte lange, dünne Schenkel. Herr Lüttgens klagte und lamentierte gar sehr. »O, du gerechter Himmel«, rief er, »was soll denn daraus werden? Kann mein Kleines wohl jemals in des Vaters würdige Fußstapfen treten? Hat man jemals einen kastanienbraunen Ratsherrn gesehen mit zwei Hörnern auf dem Kopfe?« Der Fremde tröstete den armen Herrn Lüttgens, so gut es gehen wollte. Eine gute Erziehung, meinte er, vermöge viel, unerachtet, was Form und Gestaltung beträfe, der neugeborene Knabe ein arger Schismatiker zu nennen, getraue er sich doch zu behaupten, dass er mit seinen dicken, großen Augen gar verständig umherblicke und auf der Stirn zwischen den Hörnern habe viel Weisheit geräumigen Platz. Wenn auch nicht Ratsherr, so könne doch der Junge ein großer Gelehrter werden, denen oft absonderliche Garstigkeit sehr wohl anstehe und ihnen tiefe Verehrung erwerbe. Es konnte wohl nicht anders sein. Herr Lüttgens musste im Herzen sein Unglück der alten Barbara Roloffin zuschreiben. Zumal als er vernahm, dass sie während der Niederkunft seiner Hausfrau vor der Tür auf der Schwelle gesessen und Frau Lüttgens unter vielen Tränen versicherte, dass sie während den Geburtsschmerzen das hässliche Gesicht der alten Barbara stets vor Augen gehabt und solches nicht loswerden können. Zur gerichtlichen Anklage wollte zwar der Verdacht des Herrn Lüttgens nicht hinreichen, der Himmel fügte es jedoch, dass bald darauf alle Schandtaten der alten Barbara Roloffin an das helle Tageslicht kamen. Es begab sich nämlich, dass nach einiger Zeit sich um die Mittagsstunde ein grausames Wetter und ungestümer Wind erhob. Und die Leute auf den Straßen sahen, wie die Barbara Roloffin, die eben zu einer Kindbetterin gehen wollen, brausend durch die Lüfte über die Hausdächer und Türme hinweggeführt und auf einer Wiese vor Berlin unversehrt niedergesetzt wurde. Nun war an den bösen Höllenkünsten der alten Barbara Roloffin nicht mehr zu zweifeln. Herr Lüttgens trat mit seiner Anklage hervor und die Alte wurde zur gefänglichen Haft gebracht. Sie leugnete hartnäckig alles, bis man mit der scharfen Frage wieder sie verfuhr, Da vermochte sie nicht, die Schmerzen zu erdulden und gestand, dass sie im Bündnis mit dem leidigen Satan schon seit langer Zeit allerlei heillose Zauberkünste treibe. Sie hätte allerdings die arme Frau Lütgens verhext und ihr die abscheuliche Missgeburt untergeschoben. Außerdem aber mit zwei anderen Hexen aus Blumberg, denen vor einiger Zeit der teuflische Galan den Hals umgedreht, viele Christenkinder geschlachtet und gekocht, um Teuerung im Lande zu erregen. Nach dem Urteilsspruch, der bald erfolgte, sollte das alte Hexenweib auf dem Neumarkt lebendig verbrannt werden. Als nun der Tag der Hinrichtung herangekommen, wurde die alte Barbara unter dem Zulauf einer unzähligen Menge Volks auf den Neumarkt und auf das daselbst erbaute Gerüst geführt. Man befahl ihr, den schönen Pelz, den sie angetan, abzulegen. Das wollte sie aber durchaus nicht tun, sondern bestand darauf, dass die Henkersknechte sie, gekleidet wie sie war, an den Pfahl binden sollten, welches denn auch geschah. Schon brannte der Scheiterhaufen an allen vier Ecken, da gewahrte man den Fremden, der riesengroß unter dem Volke hervorragte und mit funkelnden Blicken hinstarrte nach der Alten. Hoch wirbelten die schwarzen Rauchwolken auf. Die prasselnden Flammen ergriffen die Kleider des Weibes. Satan! Satan! Hältst du so den Pakt, den du mit mir geschlossen? Hilf, Satan! Hilf! Meine Zeit ist noch nicht aus. Und plötzlich war der Fremde verschwunden. Und von dem Ort, wo er gestanden, rauschte eine große schwarze Fledermaus auf, fuhr in die Flammen hinein, erhob sich kreischend mit dem Pelz der Alten in die Lüfte und krachend fiel der Scheiterhaufen in sich zusammen und verlöschte. Grausen und Entsetzen hatte alles Volk erfasst. Jeder wurde nun wohl inne, dass der stattliche Fremde kein anderer gewesen als der Teufel selbst, der Arges gegen die guten Berliner im Schilde geführt haben musste, da er sich so lange Zeit hindurch fromm und freundlich gebärdet und mit höllischer Arglist den Ratsherrn Walter Lütgens und viele andere weise Männer und kluge Frauen betrogen. So groß ist die Macht des Teufels, vor dessen Arglist uns alle der Himmel in Gnade bewahren wolle. Dialog 11. Hysterismus der Mütter. Lasst mich ein psychisches Problem aufstellen, das euch darauf hinbringen soll, wie besondere Umstände auf die Bildung des psychischen Organismus wirken können. Oder wie mit dem Keim der schönsten Blüte der Wurm mitgeboren werden kann, der sie zum Tode vergiftet. Man sagt, dass der Hysterismus der Mütter sich zwar nicht auf die Söhne vererbe, in ihnen aber eine vorzüglich lebendige, ja ganz exzentrische Fantasie erzeuge. Und es ist einer unter uns, glaube ich, an dem sich die Richtigkeit dieses Satzes bewährt hat. Wie mag es nun mit der Wirkung des hellen Wahnsinns der Mutter auf die Söhne sein, die ihn auch, wenigstens der Regel nach, nicht erben? Denkt euch, dass der fixe Wahn einer auf diese Weise geisteskranken Mutter darin bestünde, dass sie sich für die Jungfrau Maria, den Knaben, den sie gebar, aber für Christus, den Sohn Gottes, hält. Und dies verkündet sie täglich, stündlich dem Knaben, den man nicht von ihr trennt, so wie sein Fassungsvermögen mehr und mehr erwacht. Der Knabe ist überreich ausgestattet mit Geist und Gemüt, vorzüglich aber mit einer glühenden Fantasie. Verwandte, Lehrer, für die er Achtung und Vertrauen hegt, alle sagen ihm, dass seine arme Mutter wahnsinnig sei, und er sieht selbst den Aberwitz jener Einbildung der Mutter ein, die ihm nicht einmal neu sein kann, da sie sich in den mehrsten Irrenhäusern wiederholt. Aber die Worte der Mutter dringen tief in sein Herz. Er glaubt, Verkündigungen aus einer anderen Welt zu hören und fühlt lebhaft, wie im Innern sich der Glaube entzündet, der den richtenden Verstand zu Boden tritt. Was weiter? Muss nicht in der Brust eines solchen Jünglings der Gedanke aufkeimen, dass jener sogenannte Wahnsinn der Mutter, die ihm hoch erhaben dünkt über die Erkenntnis über das Urteil der gemeinen irdischen Welt, nichts anders sei als der in metaphorischen Worten prophetisch verkündete Aufschluss seines Höhern im Innern verschlossenen Seins und seiner Bestimmung? Ein Auserwählter der höheren Macht? Heiliger? Prophet? Gibt es für einen in glühender Einbildungskraft entbrannten Jüngling einen stärkeren Anlass zu mystischer Schwärmerei? Lasst mich ferner annehmen, dass dieser Jüngling physisch und psychisch reizbar bis zum verderblichsten Grade hingerissen wird von dem unwiderstehlichsten, rasendsten Trieb zur Sünde, zu aller bösen Lust der Welt. Mit abgewandtem Gesicht will ich hier vorübereilen bei dem schauerlichen Abgrunde der menschlichen Natur, aus dem der Keim jenes sündhaften Triebes emporwachsen und in die Brust des unglücklichen Jünglings hineinranken mochte, ohne dass er andere Schuld trug als die seines zu heißen Bluts, das für das fortwuchernde Giftkraut ein nur zu üppiger Dünger war. Ich darf nicht weitergehen. Ihr fühlt das Entsetzen des furchtbaren Widerspruchs, der das Innere des Jünglings zerspaltet. Himmel und Hölle stehen kämpfend gegeneinander auf, und dieser Todeskampf ist es, der im Innern verschlossen auf der Oberfläche Erscheinungen erzeugt, die im grellen Abstich gegen alles, was sonst durch die menschliche Natur bedingt, keiner Deutung fähig sind. Wie, wenn nun des zum Manne gereiften Jünglings glühende Einbildungskraft, die in früher Kindheit aus dem Wahnsinn der Mutter den Keim jenes exzentrischen Gedankens des Heiligtums einsog, wie wenn diese, da die Zeit gekommen, in der die Sünde all ihres Prunks beraubt, in ekelhafter Nacktheit sich selbst des Höllentrugs anklagt, von der Angst trostloser Zerknirschung getrieben in die Mystik eines Religionskultus hereinflüchtete, der ihr entgegenkommt mit Siegeshymnen und duftendem Rauchopfer. Die Schleier sind gefallen, und du erkennst, dass die Sünde das Stigma ist deiner göttlichen Natur, deines überirdischen Berufs, womit die ewige Macht den Auserwählten gezeichnet. Nur dann, wenn du dich unterfingst, Widerstand zu leisten, dem sündigen Trieb zu widerstreben der ewigen Macht, musste sie den entarteten, verblendeten verwerfen. Das geläuterte Feuer der Hölle selbst strahlt in der Glorie des Heiligen. Und so gibt diese grauenvolle Hypermystik dem Verlorenen den Trost, der das morsche Gebäude in furchtbarer Zerrüttung vollends zertrümmert, so wie der Wahnsinnige dann unheilbar erscheint, wenn ihm der Wahnsinn Wohlsein und Gedeihen gewährt. Bitte dich, Theodor, nicht weiter, nicht weiter. Mir ist es, als führtest du uns auf schmalem, schlüpfrigem Wege, auf dessen beiden Seiten grauenvolle, bedrohliche Abgründe uns entgegengähnten. Uns viel zu weit in die Region der bösesten Träume und überhaupt jenes überschwänglichen Wahnsinns. Von dem sollte unter uns Serapionsbrüdern gar nicht die Rede sein, da wir sonst unseren leichten und leuchtenden Sinn aufs Spiel setzen und am Ende nicht vermögen, gleich blinkenden Goldfischlein im hellen Wasser lustig zu spielen und zu plätschern, sondern versinken in farblosen Morast. Ottmar und Vinzenz stimmten dem Freunde bei, indem sie noch hinzufügten, dass Theodor ganz gegen die serapiontische Regel gehandelt. »Ich hatte vor, sprach nun Silvester, euch heute eine Erzählung vorzulesen. Ihr möget, meine teuren Serapionsbrüder, an Louis XIV. Und an dies Zeitalter überhaupt selbst denken, aus dem ich die Erzählung entnommen, die ich demütigst eurer gütigen Aufnahme empfehle.« Silvester las. Das Fräulein von Scudery. Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des 14. In der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scudery, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs des 14. unter Maintenon bewohnte. Spät um Mitternacht, es mochte im Herbste des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baptiste, der in des Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen, zur Hochzeit seiner Schwester. Und so kam es, dass die Martiniere des Fräuleins Kammerfrau allein im Haus noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge, es fiel ihr ein, dass Baptiste fortgegangen und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Haus geblieben sei. Aller Frevel von Einbruch und Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn. Es wurde ihr gewiss, dass irgendein Haufen Meuter von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und eingelassen ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle. Und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend und den Baptist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immerfort. Und es war ihr, als rufe eine Stimme dazwischen: »Ach, La Martinière, ich weiß ja, dass Baptiste über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid.« »La Martinière, macht mir auf, befürchtet nichts. Ich muss mit eurem Fräulein sprechen. Noch in dieser Minute.« »Wo denkt ihr hin?« erwiderte die Martinière. »Mein Fräulein wollt ihr sprechen? Mitten in der Nacht? Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft? Und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten, süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf?« »Ich beschwöre euch, Frau Martinière, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, dass Ehre, Freiheit, ja das Leben eines Menschen abhängt von diesem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muss.« »Aber warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an in dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen zu guter Zeit wieder.« So sprach die Martinière herab. Da erwiderte der unten: »Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie der tötende Blitz einschlägt, an Zeit und Stunde?« »Öffnet mir die Türe. Fürchtet nichts von einem Elenden, der schutzlos, verlassen von aller Welt, bedrängt von einem ungeheuren Geschick euer Fräulein um Rettung anflehen will. Aus drohender Gefahr!« Die Martinière vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stöhnte und schluchzte. Sie fühlte sich im Innersten bewegt. Ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. So wie sie die Tür kaum geöffnet, drängte sich ungestüm die im Mantel gehüllte Gestalt in den Flur. »Führt mich zu eurem Fräulein!« Erschrocken hob die Martinière den Leuchter in die Höhe, und der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, furchtbar entstelltes Jünglingsantlitz. Vor Schrecken hätte die Martinière zu Boden sinken mögen, als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug und der blanke Griff eines Stiletts aus dem Brustlatz hervorragte. Nun sah die Martinière ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr. Sie warf die Tür ihres Gemachs, die sie offen gelassen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach stark und fest: »In der Tat, euer tolles Betragen hier im Hause passt schlecht zu euren kläglichen Worten da draußen, die, wie ich nun wohl merke, mein Mitleiden sehr zu unrechter Zeit erweckt haben. Mein Fräulein sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Kommt morgen wieder und bringt eure Sache an. Jetzt schert euch aus dem Hause.« Der Mensch stieß einen dumpfen Seufzer aus, blickte die Martinière starr an mit entsetzlichem Blick und griff nach dem Stilett. »Lasst mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« Und damit zog er, giftige Blicke schießend, auf die zum Tode geängstigte Frau das Stilett heraus. »Jesus!« rief sie, den Todesstoß erwartend, aber in dem Augenblick ließ sich auf der Straße das Geklirr von Waffen, der Huftritt von Pferden hören. »Die Marchaussee! Die Marchaussee! Hilfe! Hilfe!« schrie die Martinière. »Entsetzliches Weib! Du willst mein Verderben! Nun ist alles aus! Alles aus! Gib das Kästchen dem Fräulein!« »Nimm! Nimm, um deiner Seligkeit willen!« rief der Mensch und sprang zum Hause hinaus. Die Martinière war zu Boden gesunken. Mit Mühe stand sie auf und tappte sich